In jüngster Zeit stellte die britische Songun-Politik-Studentengesellschaft ins Internet einen Beitrag mit dem Titel »Ein wahres Vaterland des Volkes«. Darin wurde unterstrichen, dass die TVJK unter der Führung von unvergleichlich großen Menschen von Baekdusan zu einem wahren volksverbundenen Staat entwickelt worden sei.